Zurzeit setzen die Kriegsfanatiker der südkoreanischen Armee unter dem Deckmantel der Operation im Fluss Han viele Kriegsschiffe, die mit den Flaggen der UNO-Truppen, die die Koreaner mit den Zähnen knirschen lassen und Südkoreas versehen sind, über die gefährlichsten Gewässer im koreanischen Westmeer bis zur Mündung des Flusses Han ein. Dabei wollen sie angeblich den illegalen Fischfang der Fischerboote eines dritten Landes kontrollieren. Die Mündung des Flusses Han ist ein Ort, wo seit dem Waffenstillstand im Jahr 1953 die Streitkräfte von Nord und Süd noch nie eingesetzt worden sind. Bereits Mitte Mai dieses Jahres bildete Südkorea eine sogenannte Operationsführungsgruppe, die aus den Streitkräften der Marineinfanterie und der Spezialtruppen der Marine besteht. Und am 10. Juni begann die große Kriegsflotte für Spezialoperation Südkoreas, der die Kriegsschiffe und Hubschrauber angehören, in den gesamten gefährlichsten Gewässern des südwestlichen Meeres wie um die Insel Yeonpyeong öfters die Seegrenzlinie der DVRK zu verletzen. Vor dem Beginn der Operation im Fluss Han erschienen die in Südkorea stationierten US-Militärs in Panmunjom, richteten durch Lautsprecher eine sogenannte Mitteilung an den Norden und erklärten dabei dummerweise, warum die Operation stattfinden muss.